Die Nacht marschiert, kein lieber Kuss, wie Feuer ihre Sterne. Mein Kopf zerplatzt, ich hör den Schuss noch aus des Krieges Ferne. Die Nacht marschiert, geht nie vorbei. Und Zinnsoldaten rennen. Mein Kopf zerplatzt, ich hör den Schrei von Kindern, die verbrennen.